Oben auf dem Cheseruk, gerade neben der Bergstation der Luftseilbahn, auf einer Höhe von 2262 Metern über Meer steht, Wettern, Winden ausgesetzt, ein Restaurant. Es wird ganzjährig betrieben. Drumherum scharenweise Dohlen. Rabenschwarz, federleicht, im Aufwind segelnd. Sie scheren sich um Menschliches. Gekrächze. Da oben liegt bei guten Sichtverhältnissen die ganze Welt zur Anschauung vor. Man kann ins Inland und ins Ausland sehen.